Der Strudel aus Motiven, Petrosino die Pest an den Hals zu wünschen, erstreckte sich weit in die Vergangenheit und übers Meer. Petrosino hat mich verhaftet. Petrosino war respektlos. Petrosino hat mir zweifach den Kiefer gebrochen. Petrosino hat die Sizilianer verraten. Außerdem erstreckte dieser Strudel sich auch in die Zukunft. Gegen wen ermittelte er hier? Sorgte er für Ärger mit der italienischen Polizei? Oder wollte er, wie gemunkelt wurde, die Fluchtrouten nach New York abriegeln, die so viele Gangster genutzt hatten, wenn der Boden in Palermo zu heiß wurde? Die Schiffe nach Ellis Island waren ein lebenswichtiges Druckventil für Kriminelle jeglicher Couleur geworden. Es zu versiegeln, würde viele zu Armut oder Haft verdammen. Bestimmt sahen viele Kriminelle Petrosino als Feind der Sizilianer, der gekommen war, ihren Familien die Butter vom Brot zu nehmen. Auch jenseits des Atlantiks machte sich Angst breit. Die Chicagoer Polizei meldete später, Geheimbünde in New Orleans, Chicago und New York würden einen konzertierten Schlag gegen ihre Feinde in den Strafverfolgungsbehörden vorbereiten. In allen drei Städten sollten Attentate auf die wichtigsten Widersacher der Black Hand verübt werden. Der zweite Name auf der Liste war Detective Gabriele Longobardi, bekannt als Petrosino Chicagos. Der dritte war John D'Antonio aus New Orleans. Der erste war Petrosino. Und was war mit Vito Cacioferro, dem genialen Bauern, der Petrosinos Foto in seinem Geldbeutel mit sich trug? Am 10. März hielt er sich im Städtchen Burigio auf, knapp 60 Kilometer südlich von Palermo. Dort war er zu Gast bei einem prominenten Politiker, Domenico De Michele Ferrantelli, der später angab, Cacioferro habe ihn bei einer politischen Kampagne unterstützt. Doch wo genau Cacioferro sich aufhielt, war schwer herauszukriegen, wie der Polizeichef von Burgio zugab, und zwar wegen des völligen Schweigens, das die Angst vor Vito Cacioferro auslöst. Seiner Ansicht nach hatte Cacioferro sich am 11. März aus Burgio davongemacht, auch wenn Ferrantelli öffentlich beteuerte, sein Helfer habe sein Haus niemals verlassen. Am Abend des 11. März notierte Petrosino hastig in seiner Verbrecherliste Vito Ferro, gefürchteter Krimineller. Die Liste umfasste die Namen von Verdächtigen in Amerika, die möglicherweise illegal ins Land gekommen waren. Cacioferro aber lebte seit 1903 wieder in Italien. Warum schrieb Petrosino plötzlich seinen Namen auf? 6 Jahre nach seiner Begegnung mit ihm. Hatte er an jenem Tag auf der Straße bemerkt, wie er ihn beobachtete? Oder wollte er Cacioferro als Informanten treffen? Der Name steht in Petrosinos Notizbuch ohne jeden Kontext.